1. In Ramathaim Zophim in Geburg Ephraim lebte ein Mann namens Elkanah, der aus einer angesehenen Ephraimitischen Familie stammte. 2. Er hat zwei Ehefrauen, Hannah und Peninna, waren Peninna bereits keine hat, blieb Hannah keine los. 3. Jedes Jahr reist Elkanah von seinem Wohnort nach Silo, den Herrn der Hirscheren anzubieten und Opfer dazu bringen, wo Elison, Hofni und Peinhas, als Priester dienten. 4. Wenn Elkanah sein Opfer darbracht, verteilte Anteil des Fleisches an Peninna und Eliason und Tochter. 5. Obwohl Hannah besonders liebte, konnte nu einen Anteil geben, der Herr die Mutterschaft bisher verwirrt hat. 6. Rival in Peninna nutzte die Situation aus, Hannah durch Kranken Bemerkungen zu provozieren und sie wegen ihrer Kinderlosigkeit zu demütigen. 7. Dies Wiederholt sich jedes Jahr beim Besuch des Hauses des Herrn, bis Hannah schließlich vorkommen weinte und die Nahrung verweigert. 8. Mann Elkanah versucht sie zu trösten und fragte, warum sie so traurig sei und nicht es, da doch mehr wird sein sollte als sein Sohn. 9. Nach einer Mahlzeit in Silo stand Hannah auf und trat vor den Herrn, warin der Priester Eli auf seinem Stuhl am Eingang des Tempels saß. 10. In tiefer Verzweiflung und unter Tränen betet sie instandig zum Herrn. 11. Sie legte ein Gelübde und versprach, dass sie einen Sohn, falls Gott in schenken Word, für sein ganzes Leben dem Herrn weihen Word, wo bei sein Haar niemals geschnitten werden sollte. 12. Warend sie lange und beharrlich betet, beobachtet Eli aufmerksam ihr Lippen bewegungen. 13. Die Hannah ne Leser im Hazen Sprach und kein Stimm zu hören war, vermutet Eli falschlicherweise, sie betrunken. 14. Forderte sie die Schelb auf, ihr Trunkenheit absuligen und wieder zur Besinnung zu kommen. 15. Hannah widersprach jedoch und erklärt, dass sie weder Wein noch ander berauschend Getränk konsumiert habe, sondern lediglich ihr Seel vor dem Herrn ausschüt. 16. Sie bat in, sie nicht für ein lasterhafte Frau zu halten, die ihr langes gebetene aus großem Kummer und tiefer Traurigkeit resultiere. 17. Daraufhin antwortet Eli versonlich, sie soll in Frieden gehen, und druck den Wunsch aus, das Gott ihr bitter erfüllen moge. 18. Hannah bedankt sich für sein Wohlwollen, nahm wieder Nahrung zu sich und war fortan nicht mehr niedergeschlagen. 19. Nächsten Morgen beteten sie fru vor dem Herrn und kehrten nach Rama zurück, dort wird Hannah schwanger, der Herr ihre gedacht hat. 20. Nach Ablauf der Zeit gebar sie einen Sohn und nannte in Samuel, der Begründung, dass sie in vom Herrn erbitten habe. 21. Als Elkanah später seiner gesamten Familie nach Silo zog, das jarlisch Opfer und sein Gelübde zu erfüllen, blieb Hannah zu Hause. 22. Sie erklärt ihrem Mann, dass sie den Neben erst nach der Entwohnung zum Heiligtum bringen wird, damit dort dauerhaft vor dem Herrn bleibe. 23. Elkanah stimmte ihrem Vorhaben zu und bat darum, dass der Herr sein Wort bestätigen moge, woraufhin Hannah das Kind bis zur Entwohnung stillte. 24. Sobald der Jung entwohnt war, bracht sie in zusammen mit einem dreijährigen Stier, Mel und Wein zum Haus des Herrn nach Silo. 25. Nachdem sie den Stier Jepfot hatten, führten sie das Kind zu Eli. 26. Hannah erinnert den Priester daran, dass sie die Frau sei, die vor Jaren und dieser Stell gestanden und zum Herrn gebetet habe. 27. Sie besucht, dass der Herr die Bitte im Dyson Neben gewort habe. 28. Die Schalb gab sie in nun dem Herrn zurück, damit für sein gesamte Leben sei dem Dienst Gottes geweiht sei, daraufhin beteten sie dort den Herrn.